Zum Tag der Sonne schenkte die KP Norwegens dem Genossen Kim Jong-un ein Geschenk. Dag Nordium, Vorsitzender des Provinzkomitees Östfold der KP Norwegens, der sich zu Besuch in der TVRK aufhält, übergab am 10. April einem zuständigen koreanischen Mitarbeiter das Geschenk für Kim Jong-un.